Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochenzisch. Diesmal die Woche 8, 2011. Und die Woche war es eine richtige Streitwoche. Da ging es richtig rund, jeder gegen jeden. Und so ist auch, dann sage ich mal, der Untertitel. Ja, weil das war wirklich ein Schlagabtausch von verschiedenen Firmen, die jetzt sich da gegenseitig bekriegen. Ich weiß gar nicht, was da los ist, ja, aber naja, das wird halt immer schlimmer momentan. Aber nicht nur Firmen bekriegen sich, sondern auch so Datenschützer und Firmen sind sich mittlerweile nicht mehr ganz so grün. Und etwas ist passiert die Woche über. Wir haben es ja schon öfters mal gesagt, ja. Dass so Datenschützer was gegen dieses Google Analytics haben. Ja, dann wurde vorletzte Woche wurden Schlagzeilen gemacht, weil die Datenschützer gegen Gmail Bedenken haben und Gmail als illegal erklären sozusagen. Ja. Und jetzt geht ein Datenschützer gegen AdSense vor. Und macht einem Forenbetreiber Probleme, weil dieser eben AdSense-Werbung einbindet. Ich weiß nicht mehr, wo hier die Realität oder wann die Realität bei den Datenschützern verloren gegangen ist. Ja, sie kümmern sich quasi nur noch um die Probleme, die Google hervorbringt, ja, die vermeintlichen Probleme. Und dabei sind Datenschützer meiner Meinung nach hauptsächlich dafür da, um die Bürger vor Eingriffen in die Privatsphäre des Staates zu schützen. Aber offenbar ist das jetzt kein großes Problem mehr. Stattdessen ist eben Google ein willkommenes Opfer. Ich habe es letztens auch schon gesagt, nochmals herzlichen Dank an die Piratenpartei für die Google-Hetze. Ja, und das sind jetzt die Früchte, die diese andauernde Google-Hetze getragen hat, eingebracht hat. Und vielen Dank, wenn Deutschland jetzt demnächst wieder in die Steinzeit zurückfällt. Der Betreiber dieser Forum, Matthias Reinicke, der hat schon seit einigen Wochen Austausch mit einem Mitarbeiter des niedersächsischen Datenschutzministeriums oder eben eines niedersächsischen Datenschutzbeauftragten. Und dieser fordert eben verschiedene Freigaben, ja, von Auftragsdatenverarbeitungen, was eben bei Privatkunden normalerweise nicht üblich ist. Egal, auf jeden Fall hat jetzt eben dieser Datenschutzbeauftragte dem Herrn Reinke ziemlich viele Probleme bereitet. Er hat auch schon Amazon als auch IVW entfernt, aber die Google AdSense möchte er natürlich darauf behalten in seinen Foren, um das eben zu finanzieren. Und jetzt droht möglicherweise eine Klage gegen dieses Forum. Ich weiß nicht, die Datenschützer, die haben doch eine Mattscheibe. Ich verstehe es nicht, ja. Also wenn man noch nicht mal mehr AdSense benutzen kann, dann frage ich wirklich, was hier abgeht. Ja, was hier läuft. Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es nicht ganz. Naja, egal. Bevor ich mich jetzt hier wieder in so Hetztiraden hinein steigere, ich lasse es euch einfach mal oder ich überlasse es euch einfach mal selbst darüber nachzudenken, wie, in welchem Umfang man eben in Deutschland überhaupt noch Möglichkeiten hat, ohne mit einem Bein im Gefängnis zu stehen oder eben mit Strafen bedroht zu werden, überhaupt noch eine Webseite macht. Ja? Webseite, Foren, Blog. Ja? Es ist unglaublich, was hier momentan abgeht. Und vielleicht haben die Datenschützer da tatsächlich Gutes im Sinn, aber damit machen sie das Internet in Deutschland kaputt. Und ja, was soll man da noch machen? Ich weiß nicht. Irgendwann haben wir so ein urdeutsches Internet, wo dann nur unsere Gesetze zählen. Ja, und ja, da können wir nichts mehr machen. Und das Geld wird dann eben von Firmen in den USA verdient. Und ja, das ist natürlich auch eine Einschränkung von der Meinungsfreiheit etc. etc. Aber ich möchte das jetzt gar nicht so weit ausdiskutieren. Schon wären wieder 30 Minuten rum davon. Ich finde es nur sehr, sehr schade, dass hier unter dem Deckmantel des Datenschutzes mittlerweile es kaum noch möglich ist, ohne Risiko eine Seite, ein Blog oder ein Forum zu betreiben in Deutschland. Und ich finde das sehr, sehr schade. Ja, weiter geht's dann hier dieser Jeder gegen jeden Trend jetzt auch bei Twitter. Was ist passiert? Uber Twitter wurde gesperrt und diese Firma Uber Media, die hat eben unter anderem auch also verschiedene Twitter-Clients im Sortiment. Unter anderem eben auch das sehr bekannte Tweetroid oder Tweetroid. Einer der besten und wenn nicht der beste Twitter-Client auf der Android-Plattform. Und diese Firma und alle ihre Produkte wurden gesperrt von Twitter, weil sie angeblich das Markenrecht verletzen. Und weil andere Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel, dass eben Direktnachrichten angeboten werden, die mehr als 140 Zeichen beinhalten, etc. Und Twitter hat dann eben jetzt knallhart diese Firma gesperrt. Lustig ist, dass sie dann empfiehlt, den eigenen Twitter-Client zu benutzen, den Twitter eben anbietet. Ja. Und ja, ein Schelm, wer böse dabei denkt. Ja. Also, das heißt mal wieder, hier schlechte Karten für die Anbieter von Applikationen für Twitter. Das war ja auch schon abzusehen. Das hatten eigentlich alle schon befürchtet, nachdem eben Twitter angekündigt hat, eben eigene Clients herauszubringen. Das haben sie dann auch gemacht für iPhone, Android und so weiter und so weiter. Ich muss auch da sagen, mein lieber Scholli, ja, was Twitter da. Ich meine, die sind durch solche Methoden, ja, bekannt geworden, groß geworden, dass eben Uber Twitter heißt, ja. Jetzt darf das Wort Twitter und auch Tweet und so weiter nicht mehr einfach so verwendet werden. Da geht eben jetzt Twitter dagegen vor. Das heißt, ist man mal groß, hat die Community ihre Schuldigkeit getan, jetzt kann die Community gehen, ja. Jetzt werden die Leute, die Twitter groß gemacht haben, dann auch noch mit Abmahnung und Sperren bedroht. Es ist doch immer interessant, wie sich diese Dinge wiederholen, ja, diese Vorfälle. Da muss man ja schon mal sagen, es ist ja fast immer so, dass irgendwie eine Firma, die dann irgendwann größer wird, auf einmal total ausflippt und dann eben hier ja, ihre Wurzeln sozusagen vergisst und dann wild abmahnt. Gut, Twitter, es wird sicherlich deswegen keine großen Probleme kriegen, solange eben nur solche Firmen wie Uber Twitter betroffen sind, wobei Tweetroid hier extrem viele Nutzer hat, gerade im Android-Bereich und oder das Echo, das ist dann hat sich auch nicht lang auf sich warten lassen, ja, das ging dann richtig rund im Internet, aber interessant war, ich hab das auch verfolgt und da war so ein Tag über Twitter, also so ein Hashtag. Auf einmal war der Hashtag weg. Einfach so, der war ziemlich weit oben, ja, und auf einmal war der ruckzuck weg. Ja. Und es hat mich irgendwie an dieses WikiLeaks-Hashtag erinnert. Twitter hat damals gesagt, ja, das ist halt deswegen, weil es nicht so viel Aufmerksamkeit erregt, dieses WikiLeaks. Nein, das war bloß in jeder Nachrichtensendung, in jeder Pressepublikation, auf jeder Internetseite, die halt sich halbwegs mit Technik beschäftigt war, WikiLeaks erwähnt worden. Aber nein, das ist gar nicht genug Traffic, ne? Stattdessen haben wir dann so, was weiß ich, indonesische Hashtags drin, ja? Oder von Stars, von denen noch keine Sau was gehört hat. Ja, gut, ich meine, wenn Justin Bieber regelmäßig in den Hashtags ist, kann ich es dann auch verstehen. Scheint die Klientel auch dort ziemlich groß zu vorhanden zu sein bei Twitter. Aber dennoch muss ich sagen, es ist komisch, dass ein Hashtag, der ziemlich weit oben ist, dann auf einmal so bup, weg. Ja, das stimmt was nicht. Tut mir leid. Also das sieht doch sehr, sehr nach Twitter-Zensur aus meiner Meinung. Und naja, damit schießen sie sich dann selbst noch ins Bein. Aber tja, was soll's? Was kann man dagegen machen? Gar nichts. Ja, Twitter zu boykottieren wäre also ziemlich das Letzte, was man machen kann, weil die Alternativen sind ja fast noch schlimmer. Also einzunehmende Alternativen. Ja, und ja, was soll man denn machen? Soll man dann bei Facebook das machen? Ich glaube, dann wird man sich selbst ins Bein schießen. Die US-Kartellbehörden. Die haben auch gegen jemand offenbar was, beziehungsweise gegen Methoden, nämlich die untersuchen den Apple-In-App-Kaufzwang. Ja, das hat ja für große Schlagzeilen gesorgt. Ja. Apple verlangt 30% von den Content-Verkäufen, die eben über In-Apps, also In-App-Käufe gemacht werden. Also das heißt, man hat Applikationen zum Beispiel, man hat Applikationen, da kann man dann zum Beispiel Nachrichten oder Ähnliches kaufen oder ja auch Bücher etc. Und davon kriegt dann Apple 30%. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass es Apple verbietet, dass eben diese Sachen von der App aus auch außerhalb verkauft werden darf. Ja. Das heißt im Prinzip, man zwingt die Anbieter dazu, dass alles innerhalb der App gekauft werden muss und dann natürlich auch 30% abgegeben werden muss. Jetzt ist natürlich die Frage zu Sachen wie die Kindle-Applikation, ja, wie soll die noch weiter existieren? Da müsste ja quasi dann Amazon, Apple 30% von dem Verkaufspreis geben. Wer jetzt sagt, ja gut, dann wird halt das Angebot in der App teurer, während dann eben das Angebot, sagen wir mal, für den Kindle selbst oder über Amazon, über die Webseite eben billiger ist. Nein, das ist auch verboten. Das hat Apple auch verboten. Ja. Und das ist so streng, diese Vorgaben. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich da noch jemand sehen würde, der Content verkauft. Das bei Apple zu machen. Ich meine, da muss man schon ganz schön blöd sein, wenn man sich dermaßen in die Sklaverei jagen lässt, nur um vielleicht hier ja, etwas leichtere an Kunden zu kommen. Ja, aber also ich würde es nicht machen und anscheinend sehen das auch einige Verlage so. Zum Beispiel die Time Inc. ist schon abgesprungen davon. Ja, die zum Beispiel ihre Sports Illustrated nicht mehr dann über das Apple-Modell verbreiten. Stattdessen haben die jetzt eine Android-Applikation rausgebracht. Und ja, das ist auch etwas, wo dann Google gleich zugeschlagen hat. Die bieten nämlich ein OnePass an, jetzt, ja, dieses Modell. Das nennt sich halt so, und die wollen nur 10% der Einnahmen haben. Ist immer noch ziemlich seltsam, muss ich sagen. Also, wenn ich Content habe, ja, dass dann eine andere Firma durch den Verkauf quasi noch etwas haben möchte. Okay, gut. 10% hört sich aber schon mal wesentlich besser an als 30%. Ja. Allerdings, da sind die Restriktionen weit, weit, weit, sagen wir, weniger schlimm. Ich möchte fast sagen, da gibt es fast keine. Das ist eine richtig offene Plattform dann. Ne? Das heißt, die Hersteller können auch dann zum Beispiel einen Link zu ihrer Website machen und dann eben, dass die Leute eben dort eben diese Sachen verkaufen oder kaufen etc. Ja, das ist schon ziemlich offen und frei und gibt bei weitem nicht so viel Beschränkungen und das sehen auch offenbar die verschiedenen Verlage. Ja, also. Wer jetzt gedacht hat, nur die deutschen Verlage würden da jammern, wie immer, das stimmt nicht. In den USA geht jetzt momentan eine Welle der Entrüstung, schlägt da Apple gegenüber, ins Gesicht, aber nicht eben nur von den Verlagen, sondern eben jetzt auch von der US-Kartellbehörde. Die begutachten nämlich jetzt das Ganze und schauen, ob das überhaupt mit dem Handelsrecht in den USA vereinbart ist. Und das Ganze war im Wall Street Journal zu lesen. Die US-Regierung hat diese Überprüfung eingeleitet und jetzt muss eben die Kommunikation, ja, die US-Handelskommission FTC jetzt nachforschen, ob da Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht vorliegt. Und ich kann mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass das deutlich gegen solche ja, normalen Geschäftsgebaren verstößt. Ich kann ja nicht die Leute hier in den. Also was ist denn das? Ist das eine Content-Diktatur oder sowas? Ich glaube, das könnte man mal als neue Wortkombination vielleicht mal bringen, ja, in der Mainstream-Presse, die Content-Diktatur. Weil anders da kann ich das gar nicht mehr bezeichnen, was Apple da versucht. Und auch hier, ich muss wieder sagen, die Verlage sind auch teilweise selbst schuld, ja. Alternativen sind zuhauf da, die müssen nur genutzt werden und die Alternativen sind sogar noch besser als diese Plattformen. Und wenn die Firmen eben nur ihren schnellen Euro, ja, schnelle Mark machen wollen, ja, und ja, dann müssen sie sich natürlich auch knebeln lassen. Ja, also, wobei hier bei diesen 30% ist dann noch die Frage, ob das überhaupt dann für die schnelle Mark noch geht überhaupt. Ja. Wenn man 30% abgeben muss, also mit diesen 30% könnte man schon einiges an Werbung machen, ja, damit man zum Beispiel die Kunden auch selbst verwalten kann oder einen Verwaltungsapparat einrichtet. Naja. Gut, aber das ist noch lange nicht alles. Ja, es geht noch gleich weiter, jeder gegen jeden, nämlich Java. Oracle hat ja Google ziemlich, sagen wir mal, unter Zugzwang gesetzt, mit der Drohung eben oder mit der Klage jetzt gegen den Einsatz von Java. Da gab es Patentstreitigkeiten. Oracle behauptet, Google würde Patente von Oracle, also ehemals Sun wurde dann gekauft von Oracle, verletzen. Ja, also so das typische Patentgetrolle. Ja, du gibst mir ein paar Millionen oder ja, vielleicht auch noch mehr und dann ist die Sache gut. Aber Google sagt nicht mit uns. Das könnt ihr mit jemand anders machen und haben eben das jetzt auf eine Klage ankommen lassen. Das wird sich über Jahre hinausziehen, so wie das aussieht. Also kein Problem, bis da ein Urteil gefällt wird. Da heißt vielleicht Android schon nicht mehr Android, sondern was weiß ich, Chrome OS 4.0 oder was weiß ich, oder umgekehrt. Ich kann es nicht sagen. Oder es wird eben diese Dalvik-Plattform hier schon gar nicht mehr benutzt. Ich habe in der letzten Im letzten Uncast mit dem Mo zusammen auch darüber geredet, im Android-Podcast, dass ja Google ein Iced-Robot macht. Ja. Das ist eine neue Plattform, die eben nicht mehr auf der Dalvik basiert. Das ist so ein Java-Runtime-Aufsatz, sondern das basiert dann eben unter OpenJDK, wenn ich das noch richtig weiß. Genau. Und das heißt, da kann es sein, dass dann, wenn das Verfahren entschieden ist, da bin ich mir ganz sicher, wenn dann ein Urteil gefällt wird, dass Android schon oder Google eben schon lange nicht mehr diese Sachen nutzt. Also das heißt, höchstens noch rückwirkend ein bisschen was zahlen muss. Und selbst das ist sehr, sehr fraglich. Und Google schießt jetzt aber zurück. Die meinen es ernst, die lassen sich das nicht gefallen von Oracle. Finde ich auch ganz richtig. Ich habe schon gesagt, Google ist viel zu gutmütig. Ja. Die haben ja schön getreu ihrem Motto Do no evil. Ja. Aber irgendwann ist mit diesem Motto auch Schluss, wie ich finde, und man muss sich auch wehren können. Und das macht Google jetzt auch viel zu spät schon, wie ich finde. Ja. Aber sie verlangt jetzt eine Überprüfung von den Java-Patenten, ob überhaupt Oracle diese Java-Patente besitzt, ob sie überhaupt besitzen werden kann, ob diese Erfindungen überhaupt patentierbar waren, ja, und eben ob dann Oracle auch diese Patente regelgerecht übernommen hat, durch den Kauf von San. Also, und das wird natürlich auch weiter dieses Verfahren in die Länge ziehen, denn jetzt muss ja zuerst mal noch geklärt werden, ob es überhaupt einen Patentrechtsverstoß geben könnte, ja, wenn also schon im Vorfeld geklärt wird, dass diese Patente gar nicht zuteilbar waren, dann kannst du ja auch keine Klagen dagegen geben. Das ist ja klar. So. Und auch da können wir mal gespannt sein. Ich könnte euch jetzt die Patentnummern vorlesen, das mache ich ja nicht. Ist ja alles verlinkt, übrigens auch alle anderen Themen im Begleitblog. Blog kann man eigentlich schon nicht sagen. In der Haupt-Podcast-Seite. Ja, das ist Wochensicht.thenetcasts.com. Immer auf die Mehrzahl achten. Thenetcasts. Schon kommt ihr woanders da raus. Ja. Also Wochensicht.thenetcasts.com. Dort findet ihr dann die ganzen Links zu den Begleittexten und ja, weitere Informationen noch. So, aber das ist immer noch nicht alles. Ja, es wurde scharf geschossen diese Woche. Unfassbar. Jetzt noch mal kurz, ja. Google schon wieder schießt auch gegen Apple. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet bei diesem Apple-In-App-Kaufzwang, ja. One ring to rule them all, habe ich so schön geschrieben, ja. Und one pass to freedom. Naja, okay, lassen wir uns überraschen, ja. Also one pass, das neue Modell von Google. 10% möchten sie haben von den Entwicklern, 20% weniger als Apple, als Apple will, viel mehr Freiheiten. Nur ist es wirklich jetzt so der Weisheit letzter Schluss. Also so gern ich Google mag, ich finde generell sollte man nicht, wenn man Content hat, einer anderen Firma noch einen gewissen Prozentsatz abgeben, damit man das Teil verkauft oder damit man das Zeug verkaufen kann. Ich finde das sehr, sehr skurril. Ja, das mag zwar mit Produkten durchaus so sein, wobei man gibt ja auch eigentlich nichts ab, sondern man verkauft es Händlern, ja, und der verkauft es weiter. Mit Content ist es natürlich nicht so einfach, ja, aber dann müsste es eben eine Pauschale geben, wo man dann sagt, okay, die Firma, die zahlt so und so viel, das muss über Verhandlungen dann ausgehandelt werden, ja, und dann kann man seinen Content anbieten und ja, verkauft es und dann ist es in Ordnung. Ja. Nur das hier ist zwar verführerisch, weil im Prinzip kann man seinen Content irgendwo auf einer Plattform anbieten, braucht nichts weiter sonst zu machen, zahlt dann ein gewisser Satz. Aber das Problem ist ja eben, dass man sich nicht nur auf eine Plattform festlegen will. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine Firma wie Amazon die Bücher eben auch über die Webseite, über Kindle verkauft, über Apple und über Android, dann kann es ja nicht sein, dass die Firma jetzt sagen wir mal für, wenn sie es direkt an ihre Kindle-Kunde verkauft oder über die Webseiten den vollen Preis bekommen kann, sagen wir mal 4 € oder sagen wir mal 10 €, ja, dann beim Kindle und bei der Website kriegen sie das volle Geld, so dann bieten sie das Ganze an bei Apple, ja, dann kriegen sie auf einmal nur noch 7 €, und bei Google würden sie dann noch 9 € bekommen von den 10 €. Also ich muss schon sagen, das ist sehr äußerst skurril. Man sollte doch vielleicht auch nicht vergessen, Apps sind ja schön und gut, aber die Freiheit ist immer noch im Internet, im Web. Ja. Und vielleicht sollten sich die Firmen wieder ein bisschen lösen von diesem App-Wahn und wieder mehr aufs Internet setzen, aufs freie Internet. Dort kann man auch Sachen verkaufen, im Prinzip, auch wenn man es ein bisschen anders machen muss. Und selbst Inhalte, die jetzt, ja, sagen wir mal, nicht ganz so einfach mit Werbung zu refinanzieren sind, kann man dann doch über den Kauf, sage ich mal, im Internet absetzen. Ich weiß, die Apps sind verführerisch, aber das ist nur deswegen so, weil es so einfach funktioniert. Der Kunde hat eine App, da klickt er drauf und dann kauft er auf einmal Sachen. Ja, und zahlt und zahlt und zahlt, ja, und je einfacher es ist, desto besser ist es so. Aber wer kann denn dann, wer sagt denn, dass es das nicht auch im Internet gibt? Im Prinzip müssten sich nur mal eine gewisse Anzahl von Händlern zusammentun oder von Anbietern zusammentun, eine Plattform anbieten, vielleicht auch mit Firmen wie Google zusammenarbeiten, mit dem Google Checkout zum Beispiel. Ja, aber jetzt nur um eins zu nennen, das soll jetzt kein festgelegtes Ding sein. So, vielleicht in Deutschland bietet diese Zugangsplattform sogar vielleicht noch ein Kauf über Bankeinzug an. Das wäre noch das Ideale beispielsweise. Ja, also neben Google Checkout auch noch Bankeinzug, wunderbar. So, und dann macht man eine Web-App und damit meine ich eben eine Webseite, die von der Bedienung im Browser so einfach ist wie eine App. Das ist keine Hexerei, das funktioniert, das geht sogar relativ einfach, das könnte sogar ich hinkriegen, ja, wenn die Plattform da hinten dran steht, die eben das Abrechnen macht. Und diese Abrechnungsplattform, die müsste nicht beschränkt sein auf ein iPhone oder auf ein Android-Phone oder auf ein BlackBerry oder auf ein Nokia, sondern die kann eben auf das gesamte Web beschränkt sein oder auf das gesamte Web ausgedehnt sein, so dass jeder mit einem Browser, egal von welchem Gerät er kommt, dann sich eben diesen Content kaufen kann und anschauen kann und lesen kann. Ja, das ist es eigentlich. Das ist die Freiheit und das ist auch die Zukunft, finde ich, für die Anbieter, wenn sie nicht ihre komplette Kontrolle verlieren wollen über ihre Informationen, über ihren Content. Ja, dieses verführerische, schnelle, leichte, ja. Wie wird jetzt Yoda sagen, das ist die dunkle Seite der Macht. Ja, schnell, leicht, verführerisch. Ja. Aber sie ist nicht die stärkere Seite. Ja. So. Yoda, ne? Wow. So ist das. Nein, also ich meine, die Firmen sollten wirklich nicht hier ihre Freiheit abgeben und auch nicht mit der Freiheit der Benutzer spielen. Und das alles nur noch auf die Apps abziehen lassen. Ja. So, also Apple gegen Google, beziehungsweise Google gegen Apple. Auch hier wieder OnePass gegen App Store in App-Kauf. Nun ja, also, die MPEG-LA, die ist natürlich gegen Google, die ist natürlich gegen den WebM-Codec, der ja immer weiter für Furore gesagt, nachdem jetzt sowohl Google als auch Firefox als auch Opera praktisch nur noch den WebM-Codec unterstützen und nicht mehr dieses patentbelastete H264. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Thema Patenten, die sucht nämlich die MPEG-LA verzweifelt, ja, und ruft alle Firmen zu Hilfe. Ja, bis jetzt wurden noch keine gefunden, keine Patenten, die man gegen WebM ins Feld führen kann. Deswegen ruft eben jetzt die MPEG-LA alle Firmen im Videobereich dazu auf, falls sie irgendwelche Sachen haben, die Patente berühren könnten oder von denen eben WebM berührt werden könnte, sollen sich bei der MPEG-LA melden, damit man eben ein Patentpool zusammenstellen kann gegen das böse, freie, offene WebM. Und ja, scheint nicht ganz so einfach zu sein. Und das zeigt auch ganz einfach, dass die MPEG-LA gar keine Patente gegen WebM hat. Bis jetzt schon wird sie nämlich nicht so hängen, so händeringend. Es ist fast schon erbärmlich, dieser Aufruf im Internet. Das ist ja schon ich weiß nicht, ein Aufruf gegen eine andere Firma vorzugehen. Ist das überhaupt legal? Ja, also ich weiß nicht, ne? Auch da könnten vielleicht mal die Wettbewerbsaufsicht vielleicht so mal ein kleiner Blick drauf werfen, ja? Weil ich weiß nicht, ob man das machen kann, zu versuchen, andere gegen einen Mitbewerber aufzuhetzen, ja, und irgendwas vielleicht, das ist ja schon fast so wie so in so einem schlechten Film, ja, wo es dann heißt, hey Toni, hast du keine Hast du keine Beweise? Ja, warte, ich hol dir ein paar Beweise, ja, überweis mir ein bisschen Geld. Also, ne? Was ich meine? Also, das ist schon äußerst übel, da könnte man richtig einen schönen Film draus drehen, ja, mit so organisierter Kriminalität und so weiter. Und also deswegen, die MPLA ist ziemlich sauer, kann ich mir auch schon richtig vorstellen, warum, ganz klar, weil eben natürlich der WebM-Codec H.264 auf längere Sicht das Wasser abgraben wird. Das ist ein freier, offener Codec, der von jedem ohne Lizenzzahlung im Internet verwendet werden kann. Ganz im Gegensatz zu dem H.264, das zwar in gewisser Weise kostenlos, aber nicht frei verwendet werden kann. Allerdings nur, wenn man selbst kein Geld damit macht. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Also ja, kein Geld verdienen, ja, sonst geht das nicht. Außerdem, ich habe schon mal gesagt, Leute, lest euch mal durch, wenn ihr eine Kamera kauft, die in MPEG 4 aufnimmt, ja, was ihr da macht. Ja, ihr dürft mit eurer Kamera dann noch nicht mal kommerzielle Sachen aufnehmen. Ganz genau, ihr braucht hier spezielle Kameras dafür. Die kosten dann auch ein paar Euro mehr, weil dann eben Lizenzen wieder gezahlt werden müssen. Also kann ich nur sagen, nein, ich sag's nicht, schon muss ich den Podcast wieder als explizit kennzeichnen. Ja. Ja, und die FSF, die Free Software Foundation, die schießt jetzt gegen die MPEG-LA, genau, und ruft zu einem großen Boykott auf gegen alle, die die MPEG-LA eben unterstützen, ja, und eben diesem Aufruf folgen, hier Patente zu liefern oder beziehungsweise ja, mögliche Patentverletzungen bei der MPEG-LA anzuzeigen. Die sollen jetzt auch boykottiert werden, die Firmen. Und die FSF wird, die machen da auch ernst, die werden eine Liste veröffentlichen von Unterstützern der MPEG-LA. Und da gibt es auch auf der Seite Buttons, die man auf die eigene Webseite einbinden kann, in Podcasts, Begleittexten und so weiter, ja, kann man dort alles schön einbinden in verschiedenen Formaten, um zu zeigen, dass man eben was dagegen hat, dass die Freiheit des Internets immer weiter eingeschränkt werden sollte, denn das wäre auf jeden Fall der Fall. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich möchte das jetzt nochmal durchkauen, aber ich finde, der Boykottaufruf von der Free Software Foundation zeigt auch nochmal, was ich ja auch schon gesagt habe, die Free Software Foundation steht voll und ganz hinter dem WebM-Codec, ja, und dass jetzt immer noch Leute behaupten, das wäre kein offener Codec und so weiter, das sind Leute, das sind Sachen, Lügen, ja, sind das, die von Firmen wie Apple und solchen Konsortien wie MPEG-LA in die Welt gesetzt werden, ja. H.264 ist weder offen noch frei. WebM ist offen und frei, ja. Und deswegen muss dies Bestandteil des Internets werden, bei HTML5 der Standard sein, ja, und eben nicht ein patentbehaftetes System, denn das wäre das erste Mal, wo wirklich sowas dann passieren würde, und das könnte unabsehbare Folgen haben, wenn dann nämlich alles auf diese Zukunftsplattform Video setzt. Ist ja unbestreitbar, dass Video immer größere Rolle spielt. Ja. Dann ist nämlich das gesamte Netz dann eben in den Fängen einem Zusammenschluss von Firmen, und das ist nicht gut. Das Netz muss offen sein, das Netz muss frei sein, das Netz und die Technologien des Netzes müssen der Allgemeinheit gehören, und das kann man nur, wenn die Firmen alle Nutzungsrechte abtreten an die Öffentlichkeit, so wie es eben bei dem WebM-Codec auch gemacht wurde, der ja auf dem VP8 basiert. So, und ich denke, das war jetzt für heute genug, ja, Krieg, den wir hatten. Ja, also, und wenn ich nochmal hier kurz rekapituliere, also Datenschützer gegen AdSense, sprich Datenschützer gegen Google, sage ich jetzt mal so. Twitter gegen Firmen, die was mit Twitter anfangen wollen. Kartellbehörden gegen Apple. Google gegen Oracle. Google gegen Apple. MPEG-LA gegen freies Internet, und Google und die FSF gegen MPEG LA und deren Gehilfen. Wow! Also, ich sag mal, irgendwann muss ich zugeben, dass es vielleicht dann doch einen dritten Weltkrieg gibt, aber der wird dann im Internet geführt. Ne? Naja, wollen wir nicht übertreiben, ne? Aber es kann eigentlich nur noch schlimmer werden bei den Firmen, weil besser wird es sicherlich nicht. Die Patentrolle gehen mir mittlerweile gewaltig auf die Zänkel, die Datenschützer auch. Kann man die nicht alle in einen Sack machen und dann so richtig... Ja, okay, lassen wir. Okay, also Leute, ich muss mich jetzt vorbereiten. Der Android-Podcast steht jetzt um 15 Uhr an. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr euch zu den Themen äußern würdet. Wenn ihr Fragen habt, nur her damit. Ihr könnt mich erreichen unter rio@thenetcasts.com und ihr bekommt mich auch unter twitter.com/rio, sofern ich nicht irgendwann noch gebannt werde von Twitter wegen meinen Berichten hier. Und in den Kommentaren auf wochensicht.thenetcast.com könnt ihr auch eure Meinung machen. Das ist ja die zentrale Anlaufstelle von dem Podcast. wochensicht.thenetcast.com. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Tschüss.